So, dann sage ich mal Blöpp und so. Prost, hallo Klaus. Wir sind. Hallo Hatti. Wir sind noch alleine. Was? Wir sind nur alleine, aber die anderen, die sind irgendwie Brotschmied. Jetzt habe ich gerade so einen richtig tiefen Zug erst genommen hier. Jetzt müssen wir erstmal Luft rauslassen. Ich habe ja erst geöffnet gerade, hast du ja gehört. Aber ja. Wir sind ja noch alleine. Die sind irgendwie alle. Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme habe ich zum Wurstbrot schmieren aufgerufen. Ah, okay. Ach so, siehst du, sowas Schönes habe ich gar nicht. Wurstbrot? Nee, habe ich jetzt gar nicht. Noch gar nichts hier gegessen. Ach so, ich hatte schon Panik. Du hast auch keine Wurst, weil du hast mir heute, ich habe ja, also du hast ja dieses Jahr volles Programm, habe ich gehört. Im Juli komme ich. Und im Oktober hat sich Gerard angemeldet und du hast ja gesagt, du hast keinen Kaffee. Jetzt hast du auch kein Brot und keine Wurst. Das ist schlecht bei dir, wa? Nee, Moment, ich muss das anders. Du musst das anders. Ich hab gesagt, es gibt keinen Kaffee. Ich habe nicht gesagt, dass ich keinen Kaffee habe. Ach so, du sagst einfach so, Hatti ist so egal. Ja. Naja, hier, da wird der Tag direkt mal mit einem gescheiten Getränk eröffnet. Also, ich bin ganz ehrlich, also ich bin echt gespannt, wenn ich da im Juli auflaufe. Ich kenne ja dein Schlafverhalten. Und, ja, okay. Und ich behaupte einfach mal, das ist nicht gesund. Und ich habe Angst, morgens um 6 mit dir ein Bier zu trinken. Ja, da musst du keine Angst haben, das machen wir einfach. Die Angst nehme ich dir dann schon. Das geht ganz einfach. Gerard ist ja noch gar nicht da, weil er sagt, mir ist einfach egal, ich nehme ein Wochenendticket. Das ist mir egal mit Klaus, ich will einfach nur ins Augustiner. Ja gut, das ist schon mal ein Ansatz. Ja, weil ich habe ja hab jetzt gerade, was heißt Besuch gehabt, ich habe ja mich getroffen mit dem Kevin vom Keks-Podcast. Das war eine nette Aktion. Das musst du mir mal erzählen. Du hast mich irgendwie angeschrieben. Du solltest mich grüßen. Wann war das? War das Pfingsten? Das ist schon eine Woche her, ne? Nö, das war am 20. Mai. Das war letzten Freitag. War das, genau. Weil der jetzt hier der kommt eigentlich aus Bonn und zieht jetzt hier nach München runter und da habe ich gesagt, ja, dann treffen wir uns nochmal, dann heiße ich dich mal herzlich willkommen hier in der Münchner Podcast-Community. Und da waren wir schön im Irish Pub. Also da, wo ich auch Musik mache, immer in dem. So ein bisschen, ne? Homezone. Ja, okay. Da haben wir nett so ein bisschen was getrunken und gegessen und erzählt. Ach, wart jetzt nur ihr beide? Ja, wir haben eingeladen gehabt, dass auch Leute dazukommen können. Wenn sie Bock haben, ist aber keiner gekommen oder hat keiner Bock gehabt oder beides. Fakt war, er war da und dann war seine Freundin noch da, die wohnt nämlich auch in München. Und ja, das war eine nette Runde eigentlich so. Okay, weil irgendwie, du hattest ja irgendwas von Stammtisch. Ich dachte, oh, gibt es jetzt einen Stammtisch in München? Aber das war jetzt so ein kleiner Stammtisch zwischen euch, ja, dreien, sage ich mal. Ja, ich habe gesagt, das ist ein, wir heißen ihn mal herzlich willkommen in München, weil es gibt auch in München natürlich einen offiziellen Podcaster-Stammtisch, so ist nicht. Also da will ich mich auch gar nicht einmischen. Die haben festes Programm, die haben feste Termine. Aber das hat halt so ganz gut gepasst an dem Freitag. Also ich hatte nichts mehr zu tun und er hatte auch irgendwie Lust und Zeit, sich zu treffen. Und dann haben wir das einfach mal so gemacht und gesagt, na komm, wenn noch jemand Bock hat, dazu zu kommen aus dem Raum München, dann herzliche Einladung, ne? So schwer nicht zu finden, das Irish Pub in München. Ja. Das findet ja jeder mit einem Auge auch noch. Ich finde, du bist ein total netter Kerl und ich finde, wir sollten noch mal einen dazukommen lassen. Hallo, Gerard. Einen wunderschönen guten Abend. Hast du dein Wurstbrot am Start? Nein, ich habe eingetauscht gegen Bier. Ich konnte das gerade nicht genau wiedergeben. Du hast gesagt, Klaus, ist dir scheißegal, Hauptsache du gehst ins Augustiner. So war das doch, ne, im Oktober. Also das ist aber jetzt sehr aus dem Zusammenhang gerissen, was du da erzählst. Naja, es ist eine Kurzfassung, mit der ich notfalls leben könnte, wenn du mich mitnimmst. Na klar, sonst finde ich das ja nicht. Ach, findest du an jeder Ecke. Also Klaus hat jetzt Augustiner vor der Nase, gehe ich von aus. Ich habe heute Aktienbrauerei. Ich darf das gar nicht sagen, Klaus. Ich habe hier ein fränkisches Bier. Ich habe einen Zwickel hier aus der Aktienbrauerei. Ja, das ist doch okay. Ja, ich war zu faul. Ich muss morgen eine Kiste Bier kaufen. Ich war zu faul zum Einkaufen. Ach so. Ja, gut, ich lasse ja liefern. Das ist ja allgemein bekannt. Ja, gibt's ja bei uns nicht. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Girard hat ja auch mal so diese Bierprobleme, ne? Ja, mit Augustiner ist hier immer sehr schwer zu bekommen. Aber ich habe noch mein Terrassenbaubier hier. Was ist, ganz ehrlich, das habe ich ja bei Twitter gesehen am Wochenende. Du hast deine Terrasse gemacht und du hast dir die Mittagspause und das Frühstück mit Bitburger versüßt? Ja, Mittagspause ist schon sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, es war 10 Uhr morgens oder so. Ja, aber Bitburger, das ist doch fast wie Selbstmord. Das ist das gängigste Bier, was du hier haben kannst bei uns in der Ecke. Okay. Klaus, kennst du Bitburger? Ich habe auch schon mal einen Bitburger getrunken, ja. Aber ist jetzt nicht so meins. Aber letzten Endes schmeckt das auch. Also das ist jetzt nicht das Thema, aber... Sicherlich, klar. Also wann war das? Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, damit ihr alle nochmal einen Personal Podcast... Hast du meinen Personal Podcast gehört? Ich auf jeden Fall schon, ja. Ich habe dir auch schon Feedback gegeben auf Telegram, wenn du dich ein bisschen noch erinnerst. Ach so, ja. Ach so, ja, da war ja was. Ja, wir haben einen neuen Stern am Himmel der Gitarristen. Karl Santana. Genau, Carlo Santana. Ich fand das so klasse. Ja, man muss kurz was dazu sagen. Also das kann man schon mal spoilern. Also wer jetzt meinen Personal Podcast, die Hörspitzen hört, der wird ein Gitarrenstück hören. Das ist vom Praktikanten, vom Klaus eingespielt, vom Karl, der als Karl Santana auftritt in kleinen Clubs in München. Irish Pub ist schon zu groß. Das sind eher so, ja, so Gossenecken. Bushaltestellen und so. Ja. Ja, es ist eigentlich mehr so die Herrentoilette Marienblatt Süd. Ah, okay. MVV, öffentlich-rechtlich. Ja. Nee, wie heißt das? Öffentlich-rechtlich war ja das mit dem Fernsehen. Entschuldigung. Sind das die Toiletten, wo du einen Euro einschmeißen musst, damit du sie benutzen darfst? Das sind die Toiletten, wo du froh bist, wenn du ohne ansteckende Krankheiten wieder rauskommst. Das Lustige und Schöne ist ja so, ich habe Klaus ja gefragt, ist das GEMA-frei? Sagt er ja. Und ich habe mir das echt angehört und so. Und da war so ein Gitarrengriff da so drin, so. Und ich dachte, oh, das ist cool, wie Carlos Santana nahm, so eine Black Magic Woman. Ne, war schon cool. Das Schöne an der ganzen Sache ist, das ist nämlich schon das Intro für einen neuen Podcast, der demnächst kommt. Der weiß noch gar nicht, dass er einen Podcast macht. Weil Klaus hat es ja von Karl bekommen und Klaus hat es gleich zu Girard geschickt. So, hier, Podcast ist ja noch nicht fertig, aber hier ist schon mal ein Intro. Nö, habe ich da was falsch verstanden? Nee, alles richtig. Alles richtig, gut, ja, okay. Dann müsste Girard was sagen, wenn dann jetzt. Ich habe ja bald Urlaub. Und da werde ich mich mit einigen Sachen beschäftigen, wenn es in Norwegen nicht dunkel wird und alle anderen aber schon schlafen. Tja, hör dir einfach die 50 Minuten Terrine, die 50. Folge vom Podcast Versuchslabor, und weißt du mal, irgendwie in einer Dreiviertelstunde so ein Ding zusammenklöppelst. Dafür ist die wirklich sehr hilfreich, ja. Ja, das funktioniert. Ansonsten hilft auch Karl dabei. Ja, kann ich notfalls auch mal abgeben für einen Tag oder so. Da freut er sich, wenn er mal rauskommt hier. Das ist sehr nett von dir. Nee, aber sag ihm das mal. Also ich finde das schön ab und an, wenn ich mal so ein finde das cool, das war schön. Das hat so ein bisschen was von Lagerfeuer, so. Das gefiel mir. Ja gut, hängt natürlich damit zusammen, dass wir hier im Labor gerade ein bisschen rumexperimentieren mit diesem Ultraschallzeug. Also ich hab das gelesen. Du hast gesagt, also Ultraschall ist ja nur die Oberfläche auf Reaper für die Podcaster. Also eigentlich, die Software ist ja eigentlich Reaper, ne? Ja, aber ich habe es halt jetzt mal so komplett installiert, auch mit dem Ultraschall obendrauf, weil ich immer gehört habe, das wäre so das Nonplusultra, wenn es darum geht, Podcasts zu veröffentlichen und aufzunehmen und zu schneiden. Und ja, das schaue ich mir halt natürlich mal an, wenn so Themen im Raum sind. Bis jetzt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, gut, Audio schneiden mit, muss man noch, ich glaube, muss man ein bisschen noch üben und dran rumbasteln. Ich bin halt auf dem Audacity relativ fit und dran gewöhnt, wie ich schnell mal was zusammenschneide. Und aber die Funktion, die meisten habe ich jetzt auch da schon gefunden. Also man muss sich halt nur ein bisschen umgewöhnen. Also gehen tut wahrscheinlich beides. Ja, ich habe es ja auch getestet. Also wir haben ja ein bisschen geschrieben. Wir haben ja auch, also angefangen haben wir ja erstmal ganz klein. Das heißt klein nicht. Du hast deinen Katastrophenrechner genommen. Also für mich Katastrophenrechner. Du hast deinen Linux aufgesetzten Rechner genommen. Ja. Und hast vom Sebastian irgendwie, ich weiß nicht, Link oder eine Datei gekriegt, eine Standalone-Version für Linux für StudioLink, ne? Nein, ich habe von dem Sebastian beziehungsweise über den Tim Pritloff den Hinweis gekriegt, auf Linux funktioniert am besten, wenn man tatsächlich das die Standalone-Lösung runterlädt für Windows 32 und die über diese Wine, das ist ja diese virtuelle Windows-Umgebung, auf Linux laufen lässt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber dann hatte ich natürlich immer noch das Problem, gut unterhalten konnte ich mich, das war alles gut und schön, aber wie nimmst du das jetzt auf? Und vor allem, also mich selber aufnehmen war ja auch kein Problem, weil ich kann ja das Audacity nebenher laufen lassen. Das Problem ist halt, den Gegenüber auch mit aufzunehmen, ordentlich, ne? Das heißt, wenn ich das komplette Gespräch haben will auf meinem Rechner oder auf einer Tonspur oder auf zwei, die ich dann zusammenmischen kann, das war das große Problem. Da habe ich aber auf Linux auch noch keine gangbare Lösung am Start, aber unter Windows 10 dann jetzt tatsächlich. Ich habe ja noch so einen Spielerechner hier rumstehen. Das alles mal installiert, das dauert ja überhaupt gar nicht lang, ne? Das geht ja ratzfatz. Also das ist, ja. 15 Minuten gewesen sein, bedingt dadurch, dass ich ein Internet habe, was nicht ganz so schnell irgendwelche Exe-Dateien runterlädt. Also ich war relativ schnell am Start. Und wie ist das so? Also ich meine, ich bin ja Mac-Nutzer und es gibt ja diverse Videos, aber für Mac halt. Gibt es Probleme bei Windows? Da gibt es doch irgendwas, wie heißen die? ASIO-Treiber oder irgendwas? Irgendwas hatte ich da mal gehört. Also habe ich jetzt unter Windows 10 kein Problem gehabt. Ah, okay. Ich hab das Reaper installiert, da kannst du diese 60 Tage freie Version runterladen. Mhm. Und dann habe ich mir, dann gibt es die Anweisung, da musst du irgendein Plugin, jetzt weiß ich nicht auswendig, wie das heißt, Swaps oder irgendwas, das musst du installieren. Aber installieren ist auch ein Witz, du lädst das Ding runter und haust das einfach per Drag and Drop in das offene Reaper-Fenster rein. Ne? Und dann macht der von alleine. Und dasselbe machst du dann noch mit dem Ultraschall, mit diesem Oberfläche, Add-on oder was das ist. Dann schmeißt halt einfach das runtergeladene File, was du hast, per Drag and Drop aus dem Explorer in irgendein offenes Fenster von diesem Reaper und dann kriegst du die Meldung, ja, soll ich das drüber installieren? Jo, mach. Ja, das ist klar, aber das Programm, was du davor erzählt hast, was war das für ein Programm und was macht das? Ja, das müsste ich jetzt nachschauen. Das habe ich jetzt natürlich nicht hier. Das hast du nachgelesen, ja. Ja, aber das steht auf der Studio-Link-Seite, ist das klein erklärt, wie du es machen musst. Du musst echt nur die vier Punkte durchklicken. Und in dem Fall, mach einfach mal das, was dir gesagt wird. Und dann funktioniert das auch. Also, ja, jetzt gar nicht groß denken. Einfach mal klicken und machen. Und ja, wie gesagt, läuft. Ich habe es ausprobiert. Hatte ich, glaube ich, kurz erzählt mit einem Kollegen von der Pod-Union und bumm, zack, also geht, aufnehmen geht, man hört sich gegenseitig, kein Rauschen, kein nichts und die Qualität ist wirklich, wirklich klasse, muss ich sagen. Okay, alles klar. Ja, also ich habe den Mac ausprobiert, wir haben es auch schon getestet, das funktioniert also super, also wer mal eine andere Alternative braucht, die vielleicht jetzt ein bisschen tricky ist oder so, ja, also es funktioniert zumindest, also wenn mal irgendwas schnell gemacht werden muss. Zumindest sind wir gewappnet und können uns via StudioLink verlinken und aufnehmen. Zumindest wir beide. Und Gerard kann das auch. Der hat nämlich auch die Standalone-Version. Das war aber auch kein Problem für dich für Windows installieren, Gerard? Nein, überhaupt nicht. Das geht ja wirklich von der allerfeinsten Sorte richtig gut. Und ich war auch von der Tonqualität, wo wir beides ausprobiert hatten, nach leichten Anfangsschwierigkeiten, dass ich mich ja selber hörte, war das super von der Qualität her. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, gut, dass du dich selber gehört hast, das war halt einfach mein Fehler. Du hast ja im Reaper oder im Ultraschall, muss man jetzt ja sagen, im Ultraschall hast du ja so eine Oberfläche, das wird Klaus jetzt auch bestätigen wahrscheinlich, dass du ein, ja, so eine Matrix hast, wo du halt sagst, okay, mein Signal, was ich rausspreche, möchte ich bitte, dass das Girard jetzt hört und ich möchte auch, dass es Klaus hört. So. Und dann würde ich noch klicken, ich möchte, und Girard soll das Signal zu Klaus schicken und zu mir schicken. Zack, zack, zack, zack, zack. So, und ich hatte überall, und ich hatte dann halt bei den anderen überall einen Haken mehr gesetzt und dementsprechenderweise hast du dich selber gehört. Und mittlerweile ist es, glaube ich, bei Ultraschall so, das geht, glaube ich, gar nicht mehr, dass das passieren kann, weil das ist durchgeixt, glaube ich, so schräg runter, der Klaus, ist doch so, ne? Das habe ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, aber ich habe da auch überhaupt keine große Aktion gehabt. Du musst halt ein bisschen schauen, wie du das einstellst, wie die Spur monitortechnisch läuft, ob die mit auf die Aufnahme kommt oder nicht, aber das sind auch 2-3 Klicks. Aber beim Girard ist ja so, da geht es ja erstmal darum, mitreden zu können. Oder hast du auch eine Möglichkeit, selbst mit aufzunehmen dann schon? Nee, soweit habe ich mich in dem Thema auch noch nicht vertieft. Aber ich denke, das wird noch kommen. Aber ich glaube, es kann immer nur einer aufnehmen. Weil der anruft, kann auch aufnehmen, glaube ich. Weil dann automatisch dieses Plugin von Reaper gestartet wird. Weißt du, wie ich meine? Ich mache ja meinen Reaper auf. Und dann macht er, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich meinen Reaper aufmache, macht er mir auch automatisch dieses Studio-Link-Fenster auf, weil ich ja das Plugin da installiert habe. Das wird ja bei dir genauso sein, Klaus, oder? Nein, das ist bei mir nicht so, weil ich mir das Setup als Template-Projekt gespeichert habe. Das heißt, ich mache Reaper auf, da passiert gar nichts. Und wenn ich dann das Template aufmache, dann öffnet er mir auch das Studio-Link in einem Browser-Fenster. Ja, genau, das meine ich. Aber er ruft nicht an automatisch oder irgendwas. Nein, dann, das meine ich ja. Also ich habe es als Template auf dem Desktop liegen. Ich klicke das Template auf, der macht mir Reaper auf und macht automatisch auch das Fenster auf, um anzurufen. So. Ja, also Jetzt würde ich dich anrufen und du würdest drangehen. Ja. So. Jetzt müsstest, aber wenn du jetzt dieses Gespräch auch aufnehmen würdest, das müssen wir mal probieren, ob das geht. Ich glaube, das geht sogar. Du müsstest dein Template anklicken und müsstest mich auch nochmal anrufen. Nee, muss ich nicht. Nicht dringend. Ich habe es ja mit dem Marc ausprobiert. Wir haben beide aufgenommen an der Stelle. Ach, das geht. Und das war halt im laufenden Gespräch dann einfach irgendwann die Aufnahmetaste gedrückt und fertig, weil du hast ja das. Du kriegst ja das Signal vom Studio-Link außer dein eigenes da reingepömpelt. Ah, okay. Ja, das hast du auch. Das ist wie eine Spur, die du an- und abschalten kannst. Ah, das ist natürlich cool. Ja. Aber das können wir nochmal separat probieren oder auch gerne, wenn jemand sich das hier zufällig anhört, falls wir es hochladen. Ist ein Thema, was mich sehr interessiert, wer da mal oder vielleicht auch mit uns sprechen will, die auch im Raucherbalkon. Das wäre natürlich eine super Aktion, ne? Mal Workshop gibt es schon 1001, aber jeder hat so spezielle Fragen, ja. Aber du bist ja jetzt so mit dem Herrn Pritloff, oder hat er einen Tweet von dir gelesen oder folgt er dir? Nee, das hat damit zu tun, dass wir den im Portunion Magazin jetzt am Donnerstag als Gast haben und wir natürlich, beziehungsweise auf sein Drängen hin auch da dann mit Studio Link was machen wollen, auch weil hat er auch recht. Also normalerweise sollte das mittlerweile Standard sein, ne? Für diverse Formate sollte das Standard sein. Ich wollte gerade sagen, für diverse Formate, ja. Und achso, und deswegen hatte ich ja Kontakt mit dem Herrn Pritloff. Ja, genau. Aber das kann ja, das schadet ja nichts, wie der Kölner sagt, ne? Das Einzige, was ich mir noch gegönnt habe, ist dann jetzt, weil ich ja mit dem Labor im Keller bin. Ich habe mir noch von TP-Link so ein Powerline-Netzwerk-Adapter-Zeug da gekauft, also so ein Ding für die Steckdose, ne, wo du das LAN durchschleifen kannst. Was sich, so wie ich gemerkt habe, also auch in Up- und Download-Geschwindigkeiten tatsächlich bemerkbar macht. Weil so, ja, wenn du halt im Keller sitzt mit der Betondecke dazwischen irgendwo zum WLAN, dann merkst du schon. Und jetzt habe ich halt den direkten Draht, ne? Zwar über diese Stecker, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Okay. Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe darüber meinen Receiver laufen, hier Entertain. Funktioniert hervorragend. Ja, vor allem, das kostet ja nicht die Welt. Also ich habe jetzt die gekauft, wo du wirklich nur LAN hast. Also da gibt es auch welche mit WLAN-Spielereien, wo du das WLAN noch in irgendwie, sag ich jetzt mal, in den Keller noch spiegeln kannst oder irgendwas. Aber das sind zwei ganz normale Stecker, was haben die kostet unter 30 Euro und funktioniert aus meiner Sicht total gut. Ist idiotensicher anzuschließen, kannst du nicht viel verkehrt machen. Nö, also genauso. Beide Seiten rein in die Steckdose, ja, LAN-Kabel rein, fertig. Ja, also genauso das, was für mich gerade so noch in Frage kommt an Technik. Ja, ich glaube, du musst sie einmal miteinander verbinden, also zumindest die, die ich hier habe, da musst du einmal Knöpfchen drücken bei beiden. Du musst das Knöpfchen, drücken, wenn du eine sichere Verbindung haben willst. Das ist dieses Pairen, aber du musst nicht mal das musst du machen. Du kannst also theoretisch. Also ich habe jetzt zum Ausprobieren erstmal nur oben Wohnzimmer in die Steckdose und im Keller in die Steckdose Kabel dran, fertig, läuft. Ich kann es jetzt gar nicht mal sagen. Ich glaube, ich habe Knöpfchen gedrückt. Okay. Zum Verbinden. Gut, Klaus, welches hast du? Welches? Ja, habe ich jetzt gerade in den Chat gepostet, deswegen war ich kurz weg. TP-Link, die heißen, das ist immer so technisch Zeug, ne? Ja, also die heißen, TP habe ich auch. TL-PA411-Kit V2.0. AV500, die können bis 500 MPS, so ein Zweier-Set. Ja, ich glaube, das ist das Gleiche, was ich auch habe. Ja, so ganz easy. Fertig aus. Kann man ja nicht erweitern. Also wenn du jetzt sagst, so, ich möchte jetzt noch Tochter mit verlinken, kann die jetzt nicht. Das geht also jederzeit. Ja, kannst beliebig viele von. Kannst im Prinzip jeden Raum damit ausstatten. Also könntest du auch zum Beispiel so 32 Stück ranbammeln. Ja, wenn du so viele Räume hast. Theoretisch, das steht natürlich nicht genau, ob da eine Höchstanzahl gibt, aber du kannst theoretisch in jedem Raum, in jede Steckdose eins mal reinmachen und ein Kabel dran machen, ja. Dann hast du quasi so ein LAN über die Steckdose im ganzen Haus. Ich sagte nur 32, weil wir bevor du da warst und wir aufgenommen haben, wir hatten einen Tweet gelesen vorhin, war eine Schulklasse im Harz im Urlaub mit 32 Schülern und sie hatten drei Steckdosen. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Da im Waschraum oder irgendwas. Ne? Ja, und dann haben die da überall die Dinge. Ja, das war da. Das ist doch auch, ich weiß nicht, Björn, du so als Feuerwehrmann, also das ist ja auch immer so Elektronik, Dreierstecker, Vierer, Fünfer, Sechser, Zwölfer. Ich meine, was hängt man da dran und oder muss man dann... Ja, ich sag mal, das Problem ist einfach, wenn dann die Dreiersteckdose mit einer Dreiersteckdose verlängert wird und die dann auch nochmal an der Dreiersteckdose hängt. Die einzelnen Dosen können ja nur eine gewisse Leistung ab, meistens so, ich sag mal, was haben sie, 2000 Watt oder sowas. So, und irgendwann ist es voll. Und dann die letzte in der Reihe, die kriegt dann den ganzen Saft ab und erhitzt sich. Ja, und wenn du das dann noch so schön im Knäuel irgendwo hinterm Schrank versteckt hast, Hitze kann nicht weg, Kabelbrand vorprogrammiert. Okay, würdest du jetzt so empfehlen, es gibt ja auch... Wie sagt man so, welche, die haben so eine Sicherung drin, wie so ein FI-Schalter, machen die Sinn? Ja klar, bei einer Überlastung, also wenn da zu viel Dampf drauf hängt, schalten die ab und dann geht gar nichts mehr. Okay, weil ich habe meiner Familie gesagt, also jeder kriegt jetzt in sein Zimmer so eine Fünfer-Steckdose. Ich habe auch gesehen, die gibt es auch in Nicht-Kunststoff, also auch noch nicht brennbar aus Metall. Aber ja, das macht natürlich Sinn, wenn die überlastet sind, dass sie sich abschalten. Das heißt also, alles, was da drunter ist, wenn sie es nicht ausschaltet, wird es auch nicht warm. Brauche ich mir also nicht den Kopf machen, dass es zu heiß wird. Ich sag mal so, wenn du nur eine liegen hast und die vollpackst, da kann eigentlich nichts passieren. So, ich sag mal, Fernseher, DVD-Player und solche Geschichten, da passiert schon nichts. Aber das Schlimme ist halt, ja, dann reicht eine Dreiersteckdose nicht. Auch dann hängen wir noch eine dran und noch eine und noch eine. Ja, und dann wird es irgendwann zu viel, das Ganze. Klaus, wie ist es bei euch? Wie, mit Steckdosen oder was? Ja, ich weiß, also ich habe super Angst vor Feuer. Ach so. Ja, ich weiß nicht, also bist du da nicht so? Hm. Also, nö. Also, oh, ich habe das, nee. Also, was heißt super? Klar, es ist scheiße, wenn die Hütte brennt, aber letzten Endes... ich mache halt abends immer noch einen Kontrollgang, ne? Bevor ich gehe eher als Letzter ins Bett, wenn ich überhaupt ins Bett gehe. Und da Gucke ich halt nochmal, dass alle Lampen aus sind oder irgendwas, dass der Herd aus ist und ja, so die großen Stromfresser, ja, Waschmaschine oder so, die muss ja nicht eingesteckt sein über Nacht oder kannst du ja eben schnell machen noch. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich. Ich bin sowieso kein so großartig ängstlicher Mensch jetzt irgendwie. Shit happens und andererseits lebe ich auch sehr behütet so durch den Tag und bis jetzt ist immer alles gut gegangen, ne? Ja, gut, eine Waschmaschine musst du ja nicht rausziehen oder ein Trockner musst du ja nicht rausziehen, wenn sie nicht laufen. Nö, nee, aber den Wasserhahn zum Beispiel mal zudrehen, vorsichtshalber, ne? Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die kannst du ja machen. Das ist ja kein Problem. Dass du nicht immer Druck auf der Maschine hast, das ist nämlich auch jetzt gerade so der Brüller jetzt. Das war der Oberkracher. Meine Eltern, die waren jetzt in Boltenhagen, Ostsee, glaube ich, ne? Und mein Vater dreht immer das Wasser ab. Immer. So. Und normalerweise habe ich immer die Katzen gefüttert und jetzt füttert einer meiner Onkels die Katzen und so. Und ich arbeite ja bei meinem anderen Onkel. Und da kam ich dann montags hin und sagte, haben deine Eltern nicht angerufen? Wasserschaden bei deinen Eltern in der Wohnung. Wie, was? Ja, dein Vater hatte zwar das Wasser abgestellt, aber aus dem Eckventil am Wasserhahn ist Wasser gelaufen. Aber richtig viel. Das Eckventil selber. Ja, obwohl das Wasser abgestellt war. So, aber wie meine Vermutung war dann richtig, ich habe dann meinen Onkel dann getroffen zufällig und er sagte, ja, ich habe das weggemacht, dann war gut. Das war Gott sei Dank nur noch das Wasser, was in der Leitung stand. Aber wie schnell so ein Wasserschaden entstehen kann, das hat man gesehen. Ja, ich sage immer so ein bisschen gesunden Menschenverstand in allen Dingen, die du tust und dann komm schon klar. Komm schon durch. Eigentlich ohne größere Unfälle. Ja, wie soll ich gesunden Menschenverstand bekommen? Ich kriege jetzt hier demnächst, ich hoffe, Eierlikör von Girard. Bei uns gibt es den in Flaschen. Ja, aber Girard, der macht so einen leckeren, glaube ich. Der macht das ja mal. Der macht den gesunden Menschenverstand gibt es bei uns. Achso, gibt es auch in Flaschen, ja. Ja, aber Augustiner heißt der, ne? Genau, ja. Okay. Finde ich gut. Also du machst ja den Eierlikör mit dem Thermomix. Ja. Genau. Wie ist da jetzt der Stand zu eurem eigenen Thermomix? Gibt es da schon einen Fortschritt? Du hast ja gesagt, ihr müsst 6 verkaufen oder 5 verkaufen in einer bestimmten Zeit und dann ist das eurer. Gibt es da schon eine Hierarchie, wo ihr gerade steht? Verkauft 0 oder verkauft 1? Verkauft momentan 3 und unseren eigenen haben wir aber schon. Ohne was zuzubezahlen. Ja, weil die Tage, die laufen ja noch, wo du die 6 verkaufen kannst. Und danach kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man den behält, zurückgibt oder halt weiter versucht zu verkaufen. Okay, das heißt, du musst jetzt noch 3 verkaufen und dann brauchst du definitiv nichts mehr zuzahlen. So, richtig. Okay. Aber dann hätte ich ihn quasi umsonst. Aber die Anzahl der Verkauften werden aber irgendwie gegengerechnet, oder? Ja, das heißt, klar. Wenn du jetzt hast in der Zeit nur 5 verkauft hast statt 6, dann brauchst du halt nur noch einen kleinen Teil dazu zahlen. Oder wie? Richtig. So Pi mal Daumen kannst du rechnen, pro Verkauften gehen 200 Euro ab. Von deinem. Weil das Ding kostet 1200, wenn du 6 verkaufst, kriegst du es umsonst. Kriegst du aber auch ein MacBook für. Kriege ich auch ein MacBook für, ja, aber den kann ich mir bei Apple leider nicht erarbeiten. Habe ich nämlich gesehen heute. Irgendwie im September ist ja wieder Keynote und dann sollen wohl auch neue MacBooks kommen. Das heißt, die MacBooks von jetzt, die ja echt schon gut sind, die werden günstiger. Klaus, Zwinker, Zwinker. Hatti, Zwinker, Zwinker, bring Geld, Koffer mit. Was bringt so ein Gaul, wenn du den verkaufst? Nix. Gar nichts. Nee. Ex, kannst du eine. Ein Pferd kannst du für 100 Euro kaufen. Echt? Die ihr da bei euch stehen habt? Ja, teilweise schon. In der Anschaffung kosten die ja nichts. Die sind ja teuer, wenn du da mit arbeitest und die Unterhaltskosten und Arztrechnung und Zeug. Ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht direkt den perfekten Deckhengst kaufen oder ein Zuchtpferd kaufen. Die sind natürlich teuer. Ich wollte gerade sagen, ich war ja am Wochenende bei uns, war ja hier großes Springreitturnier, da reitet ja auch so ein bisschen die Weltelite und das sind so kleine Springen und Samstag waren große Springen und Sonntag waren große Springen. Am Samstag war, wie gesagt, das große Springen. Da hat einer, ein deutscher Springer, hat, ich glaube, Mitsubishi gewonnen, genau. Mitsubishi war da so Sponsor mit. Das ist dann immer so, ich weiß, wart ihr schon mal beim Springreitturnier? Ich weiß, Klaus, warst du schon mal so im richtigen Turnier? Nee. Ich hab's ja nicht so mit Pferden. Auf jeden Fall fahren die dann da mit großen Geländewagen rein, haben einen Hänger hinter, und um diese Hindernisse aufzubauen. So, und das ist halt, waren halt alles Mitsubishi-Autos, und der hat einen Mitsubishi Samstag gewonnen. Ja, und Sonntag war wieder ein großes Springer, und da hat der wieder gewonnen, und der hat dann nochmal ein Mitsubishi gewonnen, das gleiche Auto, was am gleichen Tag davor gewonnen hat. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, der so ein bisschen Ahnung von Pferden hat, jetzt um auf das Thema Kosten und Pferden zu tun. Es kann auch schon mal sein, dass die bei so einem Turnier ein, wie heißt, Jungfohlen gewinnen, wo man weiß, okay, das kann mal so eine richtige eierlegende Wollmilchsau werden, also so ein richtiges Springpferd, weil die Mutter ist bla bla bla, die und die, und hat Preise gewonnen, und der Hengst, der Vater ist der und der, und dann kostet das Fohlen davon richtig Geld. Aber ich habe keine Ahnung vom Springen jetzt. Man musste auch dieses Pferd trainieren, also selbst wenn das jetzt, sage ich mal, Mutter und Vater jetzt voll die Preispferde sind, kann das Kind ja auch völlig doof sein. Also so wie ich jetzt. Also ich weiß nicht, weiß das einer? Klaus, hast du Ahnung? Also ich, viel Ahnung habe ich da auch nicht. Das ist jetzt alles so gefährliches Halbwissen, was jetzt kommt. Aber natürlich, wenn du von der vom Stammbaum her davon schon ausgehen kannst, dass das gesunde Pferde sind und auch eine gewisse Veranlagung haben, trainiert zu werden und es auch zu können. Ah, okay, von der Reitung. Okay. Ja, das ist also so ein reines Genpool schauen und vieles ist, glaube ich, auch Namen, wenn das irgendwie aus irgendeinem Gestüt kommt, was bekannt ist, dann weißt du, okay, das ist schon in der vierten, fünften Generation, wo die Pferde gut gepflegt und gut durchtrainiert werden und so. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht wirklich. Bei uns ist auch so, wir haben halt viele Pferde auch, das ist so gnadenhoftechnisch, aber die reichen natürlich immer noch lang hin, um mit ein paar Kindern mal einmal ums Feld zu reiten oder irgendwas. Ne? Ist ja kein Anspruch, hier irgendein Turnier zu gewinnen oder irgend so. Sondern da geht es ja rein um, das sind ja Hobbyreiter, die kommen und nur mal eben, sag ich mal, das Dreijährige mal auf so einen Pony draufzusetzen, dass das mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, mal ein bisschen Spaß hat einen Nachmittag. Da stellst du, ich glaube, da würdest du auch schon aus Prinzip jetzt keinen Gaul hinstellen, der irgendwie achtfach prämiert ist und was weiß ich, 50, 60.000 Euro irgendwo an so einer Pferdebörse bringt. Den nimmst du dafür ja nicht. Das wird ja Blödsinn. Ich meine, du machst ja auch nicht eine Fahrschule und nimmst einen Rolls Royce aus den 60er Jahren, um da mit den Leuten ums Eck zu fahren. Oder so. Mich? Ja, gibt's vielleicht auch. Ich meine, ich weiß ja, dass dem Irrsinn auf dieser Welt überhaupt keine Grenze mehr gesetzt ist, aber nee, machst du nicht. Ja, aber vielleicht können wir mal dazu aufrufen. Wir nehmen ja regelmäßig auf, so wie jetzt gerade. Es wäre vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir mal Kommentare bekommen würden zu den Folgen. Soll man diesen Raucherbalkon weiter bespielen oder einfach nur hier sich abends treffen? So ein Feedback wäre ja auch mal irgendwie ganz nett, oder Klaus? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, oder Gerard oder Björn, jetzt sind ja gerade hier, gut, die Ellie ist jetzt gerade hier, die spricht aber nicht. Und das wäre ja mal ganz gut, wenn man ein Feedback bekommen würde. Und wenn jetzt natürlich irgend so ein Pferdenarr dazwischen ist, der sagt, ich habe da Ahnung von, das ist aber so und so, deswegen verschenkt man dann auch mal so als Preisgeld ein Pferd, weil das so und so ist, das wäre doch gut, oder? Ach du, ich sehe das ganz relaxed hier mit dem Balkon. Ja, ich meine, jetzt ist natürlich, fällt mir gerade auf, dass wir natürlich hier einen Kardinalfehler begangen haben an der Stelle, weil wir nämlich tatsächlich auf dem Balkon selber aufnehmen. Autsch. Ja, das macht ja nichts, aber wir haben ja alles Leute, wir haben ja Leute, ja sprich. Ja, wir haben den Sub-Channel vergessen und generell, ich sag mal so, die Seite, das Blog für den Raucherbalkon steht, es ist überhaupt kein Aufwand, wenn ihr eine Datei schickt und ein paar Shownotes, das Ding eben da drauf zu pömpeln, da brauche ich 20 Minuten, wenn alles gut vorbereitet ist, also wenn ich nicht selber schneiden muss und nix. Ja, und auf jeden Fall, wer ein Thema hat und das mal gern besprechen will und auch sagt, ich fände es sogar cool, wenn wir es aufnehmen, ja, kommt's doch her, ist doch kein Thema. Pferde, ja, von mir aus sehr, sehr gerne. Wäre ein Thema, wo ich auch mal gerne mal zuhören würde, wenn da jemand richtig Ahnung drüber hat, ne? Also. Ja, aber wir haben jetzt gerade die Leni hier, die hat gerade gefragt, worum geht's und Pferde. Ja, Leni, wir haben uns über Pferde und Zuchtpferde unterhalten. Warum ist das Fohlen so teuer, wenn es denn von irgendwelchen bestimmten Mamas und Papas kommt? Du hast doch einen Hund, Leni. Ist das denn bei den Rassehunden auch so, wenn jetzt der Vater ein erfolgreicher Hund ist und die Mutter? Sind die Hunde dann auch so teuer? Weißt du das? Also hallo erstmal. Hallo. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich bei den Hunden genauso wie bei den Pferden. Also haben die Hunde Papiere, nennt sich das, dann ja, sind sie definitiv teurer. Ich kann euch mal ein Beispiel nehmen. Also ich habe jetzt einen Labrador. Wenn du da jetzt einen Rassehund möchtest, also das bedeutet reinrassig, das heißt beide Eltern sind Labradore und haben auch einen Stammbaum, der auf HD-frei geprüft worden ist, dann kann man für so einen Labrador ganz locker zwischen 1200 und 1600-700 Euro bezahlen. Das ist gar keine Frage. HD ist diese Hüftkrankheit, ne? Ganz genau. Mhm. Ole ist nicht für die Zucht zugelassen, dem fehlen von Natur aus zwei Zähne. Das steht auch in seinen Papieren so drin. Dementsprechend ist er für die Zucht nicht geeignet, hat auch keine Papiere. Er ist zwar reinrassig, aber das ist ein absolutes Ausschlusskriterium gewesen. Und da ich aber sowieso nur einen Hund zum Liebhaben gesucht habe, war mir das völlig Hupe. Ich habe für Ole dann 400 Euro bezahlt. Dann hätten wir ihn ja auch Helga Feddersen nennen können, oder Klaus? Wenn ihm zwei Zähne fehlen. Ach so. Weiß ich nicht. Helga Feddersen hat, weiß ich nicht, hat die, die ein Problem gehabt? Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, die hat viele andere. Oder war das nur so ein künstliches Gebiss, was die immer munter damals? Ja, das war ja letzten Endes, ist Helga Feddersen ja so die erste tatsächliche weibliche Comedian, die wir gehabt haben in Deutschland. Ne? Ja, da beißt sich so eine Maria Böß immer noch einen Zahn dran aus. Ne? Ja, aber das war, die hatte doch so ein vorstehendes Gebiss, aber das war wahrscheinlich einfach eingebaut, ne? Das weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja auch nicht die Sache, wo die Leni schon recht hat, ist natürlich, je besser die Papiere, umso teuer wird das Tier. Und wenn so den einen oder anderen Fehler hat, dann ist es bei uns so, dann nehmen wir es gerade noch besonders gerne, habe ich so das Gefühl. Klaus, du hast auch einen Hund, aber du hast bestimmt so einen Senfhund, oder? Wir haben einen Hund, der ist in Ungarn irgendwo am Plattensee halb tot auf einem Campingplatz gefunden worden. Und okay. Der ist dann über diverse Kanäle, da gibt es ja wahnsinnige Menschen, die sich wirklich ihr ganzes Leben damit beschäftigt, so Tiere zu retten. Und der war dann irgendwie bei der Hundenothilfe in München und ja, da haben wir den her und seitdem ist er hier. Aber Senfhund, den Begriff kennst du? Ja, also quer durch die Gosse heißt das bei uns. Ne? Naja, also jeder hat seinen Senf dazu gegeben. Ja, genau. Ein Wawimi, Wald- und Wiesenmix. Ja, genau, sowas. Ja. Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was man für Ansprüche an seinen Hund hat. Ne? Also ich finde es immer doof, dass, also wenn man es mal überlegt, ne, dem fehlt ein Zahn und deswegen ist er zur Zucht nicht zugelassen. Ne? Deswegen habe ich einen trotzdem ganz tollen Charakterhund und ja, ich wusste in dem Moment, wo die gesagt haben, dieser Hund ist dafür nichts geeignet und hoffentlich werden wir los, da wusste ich es ganz genau, das ist meiner. Aber wie ist das? Ja, schön. Ihm fehlt von der Geburt an ein Zahn? Oder? Mhm. Ja, zwei Stück. Also die Welpenzähne waren schon zwei hintere Backenzähne fehlen, die sind zu wenig. Das wird dann in dieser ärztlichen Urkunde vermerkt. Es ist so, dass die Hunde zwei Impfungen schon beim Züchter bekommen und die dritte quasi mit der 12. Woche abgeschlossen wird. Das ist so diese Grundimpfung. Und da du ja in der Regel den Hund so in der 8., 9. Woche abholst, ist dann quasi die dritte Impfung bei dir. Also weil der halt in Woche 12 gemacht wird. Und in diesem Zettel vom Tierarzt von den ersten zwei Impfungen steht dann halt drin, was dieser Arzt festgestellt hat. Kann auch sein, Gott, der Welpe hatte, weiß ich nicht, Flöhe, Würmer, was auch immer. Und in meiner Urkunde steht dann drin, dem Hund fehlen zwei Zähne. Wäre es denn jetzt so, wenn jetzt Ole sich jetzt, also sage ich mal, paaren würde, hätten die Kinder dann auch zwei Zähne weniger, weil er die Veranlagung hat, oder weiß man das nicht? Ja, das ist ja das Risiko, weswegen er zur Zucht nicht zugelassen ist, beziehungsweise jetzt Züchter nicht mit ihm züchten würden, weil sie halt Angst haben, dass er diesen Fehler in Anführungsstrichen, das sage ich ganz bewusst, weitergibt. Und ja, wie ist es wie bei Menschen auch? Du kannst es haben, musst es aber nicht haben. Okay. Ja, gut, nenn es mal nicht Fehler, sondern Anomalie. Ja. Ach, der ist mit ohne seinen zwei Zähnen der perfekteste Hund der Welt, also. Der zieht aber übrigens demnächst aus, weil der zieht bei uns ein, weil ich muss bei Leni einziehen im Tausch. Also ich werde gegen den Hund getauscht. Ja, deine Frau versucht es ja immer wieder. Sie versucht immer, ihren Ehemann gegen meinen Hund einzutauschen, aber bislang habe ich es geschafft, diesen Tausch zu verhindern. Tja. Aber ich würde an seiner Stelle den Ola auch nicht hergeben. Nee, vor allen Dingen Hattie ist zu groß fürs Körbchen. Wieso, dann nimmst du das Kind von Gerard, die würde auch lieben gern zu, aber die würde nur zu dir kommen, wenn der Hund hinter bei dir wäre, ne? Da genau das ist das. Ja, mit dem Hund nehme ich mir alle meine Pluspunkte sonst. Okay. Ist das bei euch auch so, Klaus? Ist der Hund da, also freut man sich auf den Hund oder sind da eher die Pferde vorne? Nö, das ist, glaube ich, relativ gleichberechtigt. Also hier wird jedes Tier abgefeiert. Das eine mal mehr, mal weniger. Liegt beim Hund auch ein bisschen am Wetter. Wem der Hund gerade gehört, muss man ganz ehrlich sagen. Also bei Regen. Ihr habt einen Wetterhund? Bei Regen gehört er ganz oft mir. Wegen dem Rausgehen. Ach so, wegen dem Spazierengehen. Ja. Also, wie es halt manchmal so ist. Nee. Also da muss ich wirklich sagen, also da auch, es gibt immer dieses, Kinder wollen Tiere und dann kümmern sie sich nicht drum. Da muss ich sagen, das ist bei meinen beiden überhaupt nicht so. Also die hauen hier schon richtig rein. Also die auch mit den Hasen, mit sauber machen, mit Futter besorgen, mit ausmisten, mit dem Hund gehen, mit den Pferden. Also da sind die schon top. Das muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Das passt ja gerade gut. Ich wollte bei Kunden, pflanzt ihr selber im Garten so das Futter für die Hasen an, hier so Möhrchen und so? Macht ihr das? Oder? Nee, so Quatsch. Wir haben doch Futtermöhren für die Pferde sowieso. So Blödsinn. Okay, ja, ich habe keine Ahnung. Kauft man lieber im Discounter, Großhandel? Ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Ja, aber im Discounter, nix Discounter. Hey, wir wohnen auf dem Dorf, hier gibt es Bauern. Da gehst du hin und sagst, ich brauche mal, was weiß ich, 5 Kilo Futtermöhren und ein paar Rüben und hast du nicht gesehen. Und der fährt dir das eben auf den Hof und fertig aus. Dann kannst du noch überlegen, ob du mit einem Kasten Bier bezahlst oder mit 20 Euro. Das ist alles ein bisschen einfacher hier. Ach so, bei euch gilt noch die Wurst- und Schinkenwährung. Durchaus, ja. Durchaus. Okay, kein Thema. Also hier ist auch noch reger Tauschhandel. Also wir haben jetzt die, wenn ich das richtig gehört habe, wir haben jetzt die Schafe, wir haben auch Schafe, die haben wir jetzt scheren lassen, weil ja Sommer ist, ne? Da muss ja das Fell runter. Und der Deal ist irgendwie, der Bauer hat sie geschert, nimmt die Wolle mit, hat dafür Verwendung und dafür haben wir jetzt für die nächsten 2 Monate, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Zuruf frische Eier im Kühlschrank, wenn wir welche brauchen. Also das geht hier noch alles relativ einfach und schön. Also da muss mag ich auch so. Für die nächsten 2 Monate. Ja, auf Bedarf. Wenn wir, also, nee. Ich frag schon nach. Das fällt ja in den Zeitraum rein, wie ich bei dir bin. Das heißt also, wenn ich morgens mich um 3 auf den Balkon stelle und schreie nach Eiern, dann kommt der? Nee, du, ich hab dir das schon mal versucht zu erklären. Hier wird getrunken, wenn du kommst. Da musst du überhaupt keinen Kopf machen über Essen oder so Sachen. Das, so flüssig Nahrung. Ja, das kannst du zu Hause machen. Ich wollte doch Spaß haben. Da, den hast du. Ne, bleib mal ruhig. Wenn ich mit dir fertig bin, dann passt das schon alles. Kannst du? Ich finde, wenn Klaus noch so erzählt, dass seine Kinder sich auch so um die Tiere so nett kümmern, ne, das finde ich irgendwie auch eine ganz tolle Erfahrung für Kinder, ne, dass so ein Tier halt auch Verantwortung bedeutet, ne, so ein Tier wird auch mal krank und umso schöner finde ich das, wenn die Kinder das so in ihrer Kindheit miterleben und damit groß werden, finde ich ganz toll. Und ja, Hattie möchte ich dann auf einem Pferd sehen, bitte. Ich möchte ein Foto von Hattie auf so einem Gaul. Ja, wie hoch sind die? Wie hoch Photoshop. Sind die? Wie hoch sind die Pferde? Kommt darauf an, was du haben willst. Wir haben, glaube ich, Stockmaß bis 1,50, 1,60. Das sind richtig große Dinger dann. Ich möchte eins haben, wo, was so Höhe Kastenbier hat. Ach, so ein Shetland-Pony. Da darfst du, da darfst du nicht drauf, weil dem brichst du das Kreuz, wenn du dich da drauf setzt. Hat die ist zu fett für das Pony. Nee, das, hat, ja, nee, das ist einfach von da lacht der Richtige. Größe plus Knochen plus... ja, das ist einfach, das ist für Kinder. Nee, da lässt sich bestimmt was machen. Aber wo die Leni recht hat, das ist natürlich für Kinder, finde ich, auch eine gute Erfahrung. Wir haben auch mal Hamster gehabt, ne? Jetzt ist es ja so eine Halbwertszeit von so einem Hamster, der liegt bei 1,5 bis 3 Jahren, würde ich sagen, ne? Bei guter Pflege. Und ist auch eine Erfahrung für Kinder, die ich gut finde, Abschied nehmen zu müssen. Ich habe das damals ganz böse gesagt, ne? Dieses, so ein Hamster stirbt dann halt und diesen kleinen Trauerprozess schon mal durchzumachen, ist besser als zu warten, bis die Oma dran ist. Habt ihr denn den Hamster denn feierlich im Garten beerdigt? Aber sicher, aber richtig. Ja, also mit kleinem Schuhkartönchen und dann noch ein bisschen Futter dabei. Und der Pastor kam. Den Pastor selber konnten wir jetzt nicht so begeistern, der wollte eine Nudistenbeerdigung machen und wir wussten nicht, wie wir den Hamster noch ausgezogen kriegen, jetzt auf die Schnelle. Nee, Quatsch. Also bei uns ist der erste Hamster damals in Urlaub gefahren. Wohin? Ja, genau. Und so einen Unsinn habe ich nie gemacht. Der ist in Urlaub oder der ist weggelaufen. Nee, Kinder, der ist tot. Nee, der schau, ist hier, der ist. Ja, hier, guck, der ist sogar schon steif. Da kannst du einen Nagel mit in die Wand hauen. Da, ne? Oh, das ist ein das ist, ja, aber das ist doch ein Lernprozess. Nein, so habe ich das natürlich nicht gesagt, das ist wie, wenn ein Fisch mit dem Bauch nach oben schwimmt im Aquarium, dann kannst du auch nicht sagen, der sonnt sich nur, das geht nachher wieder. Ich meine, du musst doch die Kirche im Dorf lassen, wenn so ein Tier tot ist, ist tot. So, und das ist ja der Lernprozess, den ich ja gar nicht schlecht finde an der Stelle. Also ich will euch nur sagen, falls meinem Plüsch mal was passiert, würde ich euch allen raten, findet einen adäquaten Ersatz, dass ich es nicht merke, sonst ist hier nämlich Polen offen. Ja, die Befürchtung habe ich, wenn unserer auch mal dahin segnet, was meine Frau dann macht. Das Problem beim Plüsch ist, dass der so ähnlich aussieht wie das Plüsch ist, glaube ich, das ist das kleinste Problem. Aber dass der so einen an der Waffel hat wie das Plüsch, das ist das Schwierigste. Ach, den nimmst du einfach eine Woche auf, dann kommt er. Ja, aber ich kann dir doch nicht, also ich meine, das Plüsch, das kann ja Sachen, das darf man ja gar nicht mehr erzählen, was es kann. Du, pass auf, es ist ein Labrador. Wenn du einen Keks in der Hand hast, macht der alles für dich. Ja, der reagiert ja auch. Das mache ich für eine Flasche Bier ja auch. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie seine Frau ihn erzieht, weißt du? Girard, bitte mach die Wäsche. Nein, plopp, alles klar. Ich möchte jetzt hier in der Aufnahme nicht sagen, was das Plüsch macht. Also es gibt Sachen, da kann man drüber reden, wenn das Plüsch erschießt, fällt es um und ist tot, aber es gibt auch Sachen, dass das Plüsch... Wieso? Nee. Es grüßt vernünftig. Ja, aber es grüßt, was man eigentlich in Deutschland so nicht mehr macht. So grüßt man in Deutschland nicht mehr. Das weiß der Hund doch nicht. Bei das dem macht Hund aber heißt nicht. Das ist High Five. Also, das, so. Ja. Ja. Nee, aber was du sagtest gerade, Leni, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Du sagtest, das ist so ein Lernprozess für die Kinder oder so, aber. Ist es nicht so, ich weiß nicht, wie das bei Klaus ist, weil Klaus ja dann auch sagte, weil das spiegelt das nämlich gerade wieder, wenn es regnet, muss er raus. Ist es nicht so, ja, ich hätte jetzt gerne einen Hund, bla bla bla, das geht ein halbes Jahr los und dann haben die Eltern das Tier an der Backe. Ich weiß ja nicht, wie das bei Klaus so ist. Aber ich glaube mal, Klaus, seine Kinder sind mit Tieren allgemein groß geworden. Das ist eine Ausnahme. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und für die gehört das ganz normal dazu, dass da sich ordentlich drum gekümmert werden muss. Es ist also nicht so, wenn die Kinder dann irgendwann mal auf den Gedanken kommen, ja, so, ich möchte jetzt einen Hund haben und dann kriegen sie den und nach einem halben Jahr wie so ein Spielzeug in der Ecke gelegt. Du, wenn die damit aufwachsen von klein auf, dann kennen die das nicht anders und für die ist das was ganz Normales. Du, Hallo, ich bin 30 und habe das Kinderalter dementsprechend überschritten und trotzdem bin ich auch auf Hilfe angewiesen. Also ich habe mir, als ich mir einen Hund geholt habe, mich auf die schlimmsten Fälle vorbereitet. Ich habe gesagt, so, wenn ich mal ins Krankenhaus muss und wenn mal das und das ist, ich brauche mindestens 3 Personen, die mit dem Hund umgehen können, die ich auch vorher gefragt habe, wenn ich meinen Hund hole, würdet ihr im Notfall auch mal einen Tag auf ihn aufpassen, und habe mich da wirklich gut drauf vorbereitet. Ja, dann kam aber die erste Hochzeit in der Familie, ja, und alle Leute, die ich gefragt hatte, die waren natürlich auf derselben Hochzeit eingeladen, ne? Das hat gar nicht so sehr was mit dem Kinderdasein zu tun, sondern du brauchst eh eine Familie, damit dieser Hund so versorgt ist, dass er alles hat, was er braucht, weil du bist halt auch mal an der Arbeit, du hast auch mal einen schlechten Tag und du bist auch mal krank, und am besten funktioniert das, wenn du eine Familie hast, wo sich das einfach ein bisschen aufteilt. Okay. Ja. Klaus, deine mittlere Tochter, die jetzt bei dir ist, wie alt ist die? Die ist 14. Okay. Guckt die YouTube? Ja, natürlich guckt die YouTube. Also ich war heute etwas geschockt, da kann Leni jetzt vielleicht ein bisschen helfen. Ich hoffe, Leni kennt das einfach nicht. Es gibt ja ganz viele Mädels, die bei YouTube Videos drehen. Ja, jetzt pass auf. Wir waren vorhin bei Rossmann und mein Kind sagt, ich hätte gerne den Duschschaum, bla bla bla. Meine Frau schon völlig am Abdrehen. Ich sag, was ist mit dir los? Nein, gib's nicht, auf gar keinen Fall. Es gibt bei Rossmann einen Duschschaum von einer YouTuberin. Habt ihr diese Probleme auch, Klaus? Das ist doch bestimmt hier diese Beauty-Betty-Dingensbums, schieß mich tot. Da, die ich ist nenne doch überall. Ich kannte den. Bilou. Ja. Ja, genau. Ja. Ich kannte die nicht, die hat einen Duschschaum. Oh, ist bei uns jetzt kein Thema. Wir haben, die Kinder kriegen Taschengeld zur freien Verfügung. Das ist ihr Budget. Wenn sie meint, sie muss sich das davon kaufen, kann sie das gerne machen. Muss halt gucken, dass sie mit dem Geld auskommt für andere Dinge. Weiß ich, ist es denn so viel teurer? Hab ich jetzt keine Ahnung. Also, 4 Euro. Für wie viel? Für einen halben Liter oder was? So ungefähr. Das ist so eine Spraydose auch noch, ne? Wieso kennst du das? Habt ihr das? Ja, meine Tochter kam damit jetzt in die Ecke. Ja, das ist halt okay. So. Ach, eine Limited Edition. Oh. Ja, Mai, komm. Ich habe mir auch damals irgendwie, das ist wieder blöd, ich habe mir damals einen Gitarrengurt gekauft, da war eine Unterschrift von Eric Clapton drauf, die war natürlich nur draufgedruckt, das war keine echte, ernsthafte, handsigniertes Ding. Und das hat auch irgendwie 50 Mark mehr gekostet wie ein normales Gitarrenband. Ja, und jetzt sind es halt da die YouTube-Mädels, die irgendwie den Ton vorgeben. Das ist doch nichts Fremdes jetzt für uns, oder? Ja, ganz ehrlich, also dass es diese YouTube-Mädels gibt, die da Schmink- und Tralala-Tipps geben, aber und dass die auch Geld damit verdienen, weil Werbung schaltet ist, weil die ja so und so viele Abonnenten sie haben oder so. Aber dass die jetzt schon eine eigene Duschspray, was ich rausbekomme. Leni, wusstest du was? Kennst du das? Naja gut, versuchen tut das natürlich immer jeder. Also es ist nicht die erste, die dann versucht, das Make-up irgendwie zu promoten oder irgendwas Eigenes zu machen. Sie ist jetzt die erste, die damit tatsächlich erfolgreich ist. Also sagt dir der Name was? Naja, durch die Schulklassen. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört, aber Gott, an mir geht das vorbei. In meinen Körper kommt nur Wasser und Nivea und dann hat sich das. Ja gut, aber da passt ja auch noch. Die macht ja irgendwas in die Richtung mit Beauty und Zeug. Ich meine, überleg mal, David Beckham hat ein eigenes Parfüm. Wie passt das denn zusammen als Fußballer? Nach was riecht denn das genau? Bitte. Nach Mann und Schweiß. Sportkabine. Sport, genau. Lecker. Und heute Sportkabine und Weißbier. Das riecht wie die Socken nach Spiel mit Verlängerung, genau. Oder sowas. Umkleide FC Bayern, 21.45 Uhr an einem Mittwoch. Die hat noch eine Internetseite. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, klar. Passt doch. Ich meine, ich kann dazu nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn das so gut läuft. Ja, können wir uns nur ein Beispiel dran nehmen. Ich würde sagen, wir machen für den Cast auch auf jeden Fall immer noch jetzt Duschgele auf. Der Raucherbalkon Duschgel. Sehr schön, nee. Schön, sehr schön, kalten nee. Zigarettenqualm. Ja, genau. Okay. Ja, wir müssen dann auch noch einen YouTube-Channel starten. Ich meine, Google Hangouts machen wir auch manchmal. Ich finde das echt krass. Ich habe davon noch nie was gehört, aber das Problem ist halt einfach, dass du kommst ja die Kiddies ja gar nicht mehr dran. Die sind in ihrem Zimmer und leben in ihrer eigenen Welt. Dann kommt ihr, rennt die heute los und sagt, hier, da. Ich, okay. Und meine Frau, nö. Kopfkino und Ohrengewitter, das Duschgel, was nach Regen riecht. Man muss es nur gut vermarkten. Ich schreibe mir das mal auf. Ich glaube, wir nehmen morgen eine neue Folge auf. Verdammt, ja. Dann, das heißt, ich muss es bis morgen patentieren lassen, ja? Mhm. Die Rechte schon mal sichern, Vorsichtshalber. Ja. Aber wenn dieses morgen kommt, wird es wahrscheinlich schon übermorgen sein, weil ich morgen dann vielleicht nach Hause komme und werde das hier dann irgendwie zurechtschnippeln, machen, tun und dann wir können ja mal, was wollte ich denn eigentlich? Klaus, Mensch, das wollte ich vorhin schon fragen. Wie fühlst du dich denn in deiner neuen WG? In der Pottunion WG? In der Pottunion WG? Ach, du, bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, bin ja der Neue. Ich muss ja noch im Moment noch die Böden schrubben. Nein, Quatsch. Nee, alles gut. Ich habe mir das ja selber ausgesucht und passt und. Ja, sehr professionelles Arbeiten, muss ich sagen. Also Trello-Gruppe ist klar und auch die Abstimmung untereinander, sehr viel Kommunikation über Twitter, auch per DM. Einfach, guter Kontakt gerne wieder. Nee, das war was anderes. Aber ja, das Einzige, wo man halt alle wissen, wo man arbeiten müssen, ist halt die Geschichte, Inhalte ein bisschen... ein bisschen mehr Blumenwiese, weniger Löwenzahn, sag ich mal, ne? Und von den Abläufen her einfach optimieren, Donnerstag aufnehmen. Ich sag mal, spätestens der Samstag drauf wäre schön, wenn die Folge irgendwo online und für die Leute verfügbar ist, weil jeder weiß, okay, wann die Aufnahmetermine sind und aber das muss alles jetzt wieder ein bisschen sich einschleifen und wachsen. Ich meine, ich allein kann da jetzt auch keine Bäume ausreißen, aber jeder, der mithilft, ist herzlich willkommen und schauen wir mal, was daraus wird, ne? Also mir macht es Spaß im Moment. Du hast gerade Trello erwähnt. Was ist Trello? Ja, Trello ist so ein Planungstool, so mit so, also eins von diesen ganz vielen Team-Tools, wo du da sind so virtuelle Karteikarten, die du dann schreibst und irgendwo hinheftest, so wie so ein schwarzes Brett, virtuell neu, die aktuelle Folge und dann, was haben wir noch zu tun, wen haben wir im Forecast, wer möchte mal gern kommen, wo muss noch einer reinhören. Ja, ist ein cooles Tool, benutze ich jetzt für das Versuchslabor mittlerweile auch, wenn ich mir Notizen mache, weil hat auch eine ganz tolle App fürs Handtelefon halt hatte. Also sowohl für Apple wie auch für Android, wo du wirklich schnell mal was zusammengeklöppelt hast, dass du nicht vergisst. Ja, wir beide nutzen ja für Face of Death Google Docs. Reicht das nicht? Wir sind ja auch nur zu zweit. Okay, ja gut, ob da jetzt drei oder, ich meine, ich mache mit Gerard und Björn, machen wir Cache-Frequenz, sind wir drei und da schreiben wir... Die Wahl des Tools ist immer, ich habe das jetzt genommen, weil es vorgegeben ist, ich habe mich ein bisschen reingefuchst, ich kann auch damit arbeiten, hat seinen Charme, andere Sachen haben auch ihre Vorteile und jeder wie er mag, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, es ist halt auf dem Handtelefon ein bisschen einfacher zu verwenden wie so ein Google Doc, weil das jetzt auf dem Handtelefon ist, dann wisst ihr selber, mit dem Rein- und Rauszoomen so richtig sehen tust du nichts. Ja, egal welches Tool. Hauptsache, es wird überhaupt was gemacht. Okay. Und es wird halt viel gearbeitet. Ich gucke mir das mal an. Weil ich habe früher immer Evernote genutzt. Das hat aber irgendwie immer Probleme mit der Synchronisation. Da bin ich nie mit klargekommen. Also das ging zwar wunderbar, da gibt es auch Apps für, aber das war Mist. Ja, Evernote, diese freie Version bin ich auch nie mit klargekommen. Die bezahlte funktioniert. Und da habe ich das Gefühl, das ist da bei denen irgendwie so Marketingstrategie. Bezahl das Ding, funktioniert es gescheit, nimmst du die freie, dann stellst du dich mit dem Synchronisieren mal hinten an, weißt du, dann erstmal die Zahlen und dann kommst du irgendwann. Dann gucke ich mir mal diese Troller.com gucke ich mir mal an. Ja, ja, genau. Ja, es hat halt gewiss. Du kannst halt auch einzelne Karteikarten öffentlich machen, also beziehungsweise du sagst dann, diese Karteikarte, die schickst du halt dem Gast, dass der da was eintragen kann, aber der sieht halt nicht das komplette Portfolio und kann nicht überall rumtun. Also minimales Berechtigungskonzept irgendwie direkt, das, was dahinter liegt. Ja, klar, kannst du mit Google Docs auch machen, aber ja, schau es dir mal an. Mir ist egal. Ich kann mit beidem. Okay, aber wir beide machen Google Docs erstmal weiter. Ja, ich muss ja immer viel schreiben. Das möchte ich nicht auf so eine kleine Karteikarte machen. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja, Face of Death ist, was wir zu zweit machen. Da reicht ein Word-Dokument und bumm, und da haust du alles rein. Aber wenn du halt überlegst, PodUnion, teamtechnisch sind es schon 5 Leute im Moment plus Gäste, plus Administration, also der Rico und so, der schreibt ja auch hier und da nochmal was dabei und so, dann ist so ein Team-Tool schon okay, aber für zwei, hier für so zwei so Kasperl wie uns beide, da reicht ja so ein Google-Doc. Das heißt, wenn ich richtig verstanden, die nächste PodUnion-Aufnahme läuft über StudioLink. Die läuft über StudioLink, ja, definitiv diesen Donnerstag. Und du musst aufnehmen. Nee, wir haben ja diesmal Unterstützung vom Meister himself, die Zentrale, die Aufnahme und das ganze Routing und Zeug und Gedöne macht der Tim Pridloff selber bei sich in der Metaebene und stellt uns dann die Datei entsprechend zur Verfügung. Brauchen wir nur noch hochladen, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Einmal mit Profis, ich bin gespannt. Das freut einen, ja. Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, weil ich kenne den ja nur von irgendwelchen Videos und von diversen Podcasts, wo du mal gehört hast und mit dem mal ein Wörtchen zu wechseln, also auch, ich denke mal, abseits des Rekord-Buttons, weil man hat ja Vor- und Nachgespräch auch, kann ich mir ganz spannend vorstellen, bin ich schon Das ist ein Mensch wie du und ich. Ich habe ihn in Essen beim Podcamp kennengelernt. Also ja, der raucht Zigaretten und trinkt, glaube ich, Bier genauso so wie wir. Ja, aber wie gesagt, wenn du mal so jemand mal die Chance hast, auch mal in Ruhe mal zu schwatzen, ist ja schön. Ja, damit jetzt alle Leute mal in Ruhe bald das Pauseknöpfchen oder Stoppknöpfchen drücken, sage ich mal an meiner Stelle. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Wir könnten noch das Obligatorische, mögt ihr uns noch erzählen, was ihr im Podcatcher laufen habt? Gerne. Spielen. Das ist vielleicht eine schöne Rubrik. Mag jemand mitmachen? Hier einmal Arme heben. Ich sehe das am blauen Blinken an den Lämpchen. Alles blinkt. Das ist gut. Ja, fangen wir von oben an. Der Björn steht bei mir oben im DS-Ganz. Ja, ich mache ihn gerade mal auf und da ist gerade ganz vorne die Jörn Schaar habe ich gerade noch drin. Und das nächste, was dann kommt, ist Face of Death, Folge 5. Unbelievable. Ist ja wie bestellt. Ja, ich hinke wieder etwas hinterher. Leni, magst du? Ja, klar. Ja, ich habe noch vom Planet Kai 2 oder 3 Folgen nachzuhören. Das ist bei mir ein bisschen liegen geblieben. Das wird jetzt noch kommen. Ich habe mir ein paar Geocaching-Podcasts runtergeladen, die ich sonst zwar nicht so regelmäßig höre, aber weil sie alle über das Mega in Erfurt berichten, auf dem ich auch war, habe ich mir tatsächlich mal die Schweigende Mehrheit angehört. Ich werde noch den Podcast hören. Die Cache-Frequenz wird ja jetzt Donnerstag wieder kommen. Das ist jetzt noch nicht drauf, aber das wird dann auch wieder mein Podcatcher sein. Und die neue Folge von Marlies vom Ladies Talk, die ist nämlich Fallschirm gesprungen und auf diese Erfahrung bin ich schon gespannt. Ja, was habe ich denn drin? Momentan läuft bei mir Gästeliste Geisterbahn. What? Ah, okay. Ja, fand ich die Folge wirklich, ich habe mich heute auf der Arbeit so viel bepisst vor Lachen, habe ich mich seltenst. Okay, du Disponaut. Ja, und was noch auf der Agenda steht, was ich noch nachhören muss, ist das kleine Gespräch oder kleines Gespräch mit dem Joko Winterscheid. Großartig. Entschuldigung, muss ich mich kurz ein. Ich habe schon gehört. Großartige Folge von Pascal. Ich hab mich sehr echt teilweise in die Ecke geschmissen und teilweise auch tolle Themen, sachlich. Super, ja. Kannst dich drauf freuen. Das ist Oberkracher, die Folge. Ich habe auch mich weggeschmissen. Der haut ja momentan so viel rein. Und gerade darüber gesprochen, ich bin gerade bei der aktuellen Folge der Pod-Union dabei, bin am Hören. Und brav. Ja, wie gesagt, ich habe dich angeschrieben, ich sage, geht das jetzt die ganze Zeit über Astronomie und irgendwelche Sachen, die im Weltraum fliegen, dann muss ich leider ausschalten. Du hast gesagt, nee, geht viel über Subscribe. Okay, das höre ich mir an, weil ich bin kein Astronomie-Mensch, das ist nicht mein Thema. Deswegen werde ich dann also morgen dann auf dem Weg zur Arbeit und unterwegs werde ich dann die Folge zu Ende hören. Aber ich habe eine Frage an den Klaus. Ja? Ich war ja mal Erster und zwar Sherlocks Erben. Ja. Das habe ich nämlich ganz pfiffig angestellt, weil ich habe ja gesehen, dass die kommentiert hatten bei Face of Death und dann habe ich die mal geguckt und dachte, huch, die haben vor, einen Podcast zu machen, hab dann gleich mal den RSS-Feed abonniert, obwohl noch nichts draußen war. Das hat mich schon pfiffig gemacht. Dann kam die Nullnummer und dachte ich, so, jetzt ich hier ganz vorne. Klaus, die Flachzange hat es nicht mitbekommen. Ich habe die Nullnummer nur gehört, die haben jetzt die erste Folge raus. Hast du sie schon gehört? Ja, habe ich schon gehört. Und die zweite, die draußen ist, auch schon. Ach, die zweite ist auch schon draußen. Aber ideal, wenn es genauso läuft, dass ich mich selber überflüssig mache, dadurch, dass Leute einfach nur versuchen, vor mir einen Podcast zu finden. Da bin ich schon mit allem zufrieden. Ja, aber zumindest habe ich ja schon mal was geschafft. Ja. Aber erzähl mir mal, also ich meine, man kann ja auch positiv nehmen. Kann man sich das jetzt anhören? Geht es wirklich irgendwie um Sherlock Holmes oder? Es geht um Sherlock Holmes und das ist wieder eine Sache. Die machen das natürlich so, dass sie dir auch Lust und Appetit machen darauf, die Sachen dann zu lesen. Das ist dann immer wieder dieses, wo ich ja sehr anfällig für bin, ne? Wenn ein Podcast so läuft, dass er so ein bisschen anteasert und du sitzt danach irgendwo in der S-Bahn und sagst, okay, du musst nachher mal schauen, dass du dieses Buch an die Bahn kriegst, damit du weißt, wie das weitergeht. Oder beziehungsweise um rauszufinden, hat der recht oder nicht mit dem, was er sagt. Und aber mal ganz ehrlich, das habe ich auch gut gemacht, oder? Ja. Weil, ich weiß nicht, war es Twitter oder ist es ein Kommentar gewesen? Irgendwer hatte gesagt, oh, Lydia Benecke auf dem Eis, super, kaufe ich mir. Also wo ich die über diese... War auf Twitter. Der Gorbatz. Ja, genau, ja. Wie ich über das Buch von dem Psychopathen erzählt habe. Genau. Super geiles Buch. Ja. So, soll ich auch noch kurz mal sagen, was ich so hier da noch habe? Oder, pass auf, jetzt sind wir leider... bisschen spät dran mit der Aufnahme, hätte man 2 Stunden vorher hätte ich den Hattie mit seinem Carl Santana noch drin gehabt, den haben wir mittlerweile durchgehört, mit den Hörspitzen. Und dann habe ich als nächstes steht hier bei mir in der Wiedergabe Liste, fest und flauschig, Alkohol im Showgeschäft und ich habe den im Podcatcher. Okay. Sehr gute Folge übrigens. Wie hast du das denn gekriegt? Ja, das wollte ich jetzt mal kurz, es gibt irgendjemanden im Netz, der anonym einen Blog aufgesetzt hat mit einem Podlove, schieß mich tot, dem ganzen Gedön mit RSS-Feed, der die Folgen als MP3-Feed anbietet. So, jetzt haltet euch fest. Und zwar fuf.ter anas.de/feed/mp3. Schräger ist der Feed. Und da kannst du die Folgen ganz normal in deinen Podcatcher abonnieren. Und er hat drunter geschrieben, ich mach das mal, ich habe mit dem Böhmermann nichts zu tun, ich habe mit dem Schulz nichts zu tun, ich habe auch mit dem Podcast nichts zu tun. Ich mache es so lange, bis mir das einer verbietet, biete ich das hier als RSS-Feed an. Kotze gerade so. Also wir packen den Link natürlich, packen wir den in die Shownotes? Ja. Dann packe ich mal bitte in den Skript rein, damit wir es in die Shownotes packen können. Ich habe so gekotzt. Ich habe ja die erste, also ich habe ja auch, also ich habe mir ja genauso wie du erstmal, jetzt hätte ich bald gesagt, Audible runtergeladen, nee, wie heißt das? Spotify runtergeladen, damit ich das endlich hören kann. Dann habe ich mir das angehört und dann sagt der Böhmermann, ja, da gibt's so einen Typen bei YouTube, der stellt die Dinge immer bei YouTube hin. Ich meine, jetzt gibt's ja irgendwelche Video- und MP3-Ripper. Und ja, Elli, das will ich gerade erzählen. Lass mich doch mal ausreden. Elli schreibt mich gerade an, YouTube geht nicht mehr. Das weiß ich selber, dass das nicht mehr geht. Und der Böhmermann hat ja Werbung gemacht, ja, der hier, der stellt die da online und bla bla bla. Ja, das ist okay, ladet mal runter. Ich hatte es mir schon runtergeladen und konvertiert und mir aufs Handy gepackt. Und zwei Tage später gucke ich mal drauf, bups, ist in ihrem Land nicht verfügbar, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Da habe ich gedacht, ne, wohl, der Böhmermann erzählt sowieso. Die reden scheinbar nicht bei Spotify miteinander. Und es gibt eine andere Alternative, die kann ich kurz mal erzählen, aber das dauert immer ein paar Tage länger, aber wenn es mit dem RSS-Feed jetzt besser geht, ich habe mir die Folge dann nochmal über Soundcloud runtergeladen, weil bei Soundcloud gibt es nämlich auch so einen kleinen Spitzbuben, der die Folgen hochlädt. Und es gibt für den Firefox und für den Chrome-Browser gibt es ein sogenanntes GreaseMonkey-Skript, was man sich runterladen kann. Und dann hat man unter jedem Soundcloud-Titel hat man einen Download-Button, klickt man drauf, zack, und lädt eine MP3 runter. Und so könnte man sich das auch aufs Handy packen. Aber es ist natürlich einfacher, wenn uns der Klaus den RSS-Feed für den Herrn Böhmermann und den Herrn Schulz mal für die Shownotes zur Verfügung stellt. Ich sehe gerade im Chat, ist da. Ist schon drin, ist alles da. Ja, also wer mag, wer das gerne hört, kann sich das da wieder einigermaßen bequem als in den Podcatcher reinziehen. Solange es halt dauert. Wo hast du das her? Ja, das habe ich daher, dass ich heute in dem Chat vom NSRW drin war, vom Britloff und Klein. Ach, du hast Not Safe for Work gehört, oder? Not Safe for Work, genau. Und die haben ja so einen eigenen neuen Chat. Dieses Slack ist auch, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Über die ganzen Tools. Ist das dieses Google-Ding? Nee, das ist, weil, keine Ahnung. Da muss ich anmelden. Ist wurscht. Und da habe ich mir heute mal den Spaß erlaubt, weil ich heute Zeit hatte, heute Mittag. Und habe mir das mal angehört. Und da hat den einer da auf den Tisch gebracht. Und da dachte ich, den merkst du mal, den kannst du bestimmt mal gut weitergeben. Ja, und dann abschließend noch, ich glaube, dann machen wir auch einen Sack zu für heute, gell? Dann muss ich mir ganz viel Zeit nehmen, dann habe ich nämlich, danach kommt Retro-Kompott, die Folge 15 Hacker und Cracker. Ja. Und bei mir wird das Stupide der Reihe nach abgehört, wie es im Podcatcher ist, da wird nichts verschoben. Ich habe eine ganz tolle Idee, wir sagen jetzt alle ganz doll Tschüss und ich würde dann der Leni das Schlusswort übergeben. Von meiner Stelle an, Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Servus, passt auf euch auf und jetzt kommt Leni. Ja, wer die nette Blondine und die netten jungen Männer hier auf dem Raucherbalkon einmal live miterleben möchte, der ist hier herzlich eingeladen. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf dem Raucherbalkon. Tschüss.